Achtung, Achtung! Es folgt ein Appell! Cash-Owner in Rüsselsheim werden gebeten, ihre Cash-Punkte beim Umweltamt Rüsselsheim anzumelden, damit gewährleistet ist, dass die Zielpunkte sicher und im Sinne des Natur- und Wildschutzes versteckt wurden. Momentan ist es lebensgefährlich, in den inneren Waldbestand zu gehen, weil Bäume durch Wind, Trockenheit und Käferbefall geschädigt sind. Äste können herunterbrechen und Wild wird gestört. Moin! Ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 162. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. In Rüsselsheim kann's Cachen sehr gefährlich sein. Erneut beginne ich mit Geocaching-Content und besser wird es nicht, denn am 7.11.2023 fand der 119. Stammtisch in Wiel, verflixte 7, statt. Um 6, nicht um 7, verflixt. Vor 13 Jahren, am 7.11.2010, hat hingegen der erste Wieler Geocaching-Stammtisch stattgefunden. Wer war dabei? Genau, unter anderem meine Holde und ich. Zeit für ein Resümee in Form einer ausgesuchten Loglese, wie ich finde. Doch zunächst das Listing, damit ihr versteht, worum es geht. Herzlich willkommen zum ersten Wieler Geocacher-Stammtisch. Warum ein Stammtisch für Geocacher in Wiel und Umgebung? Na, weil so viele von euch auf dem letzten Event danach gefragt haben. Stammtische für Geocacher gibt es ja schon viele, warum nicht auch in Wiel? Ob sich das Ganze nun etablieren wird, wie und in welchem Umfang, bleibt nun abzuwarten und liegt letztendlich an euch. Warum die verflixte 7? Na, irgendwie sind es doch immer die 7 Cache-Typen, die den ein oder anderen verzweifeln lassen. Sind es doch 7 Cache-Typen, die schon bei dem ein oder anderen zu Hause für Probleme sorgten? Sind es doch 7 Cache-Typen, die uns bei Wind und Wetter raus in die Natur locken? Sind es doch auch jene 7 Cache-Typen, die Freundschaften geschlossen haben? Ihr seht, lasst uns darüber reden. Reden über 7 Cache-Typen und ihre unzähligen Geschichten, Probleme und auch Highlights aus eurem Leben. Immer den 7. eines Monats wollen wir uns um 19 Uhr treffen. Damit rotiert der Wochentag und ermöglicht doch vielen ein flexibleres Erscheinen. Für das erste Treffen haben wir 40 Sitzplätze zur Verfügung. Wo? Im Wieler Zunftstübchen. Kurz, siehe oben. Sind aber nur 40 Sitzplätze vorhanden. Wann? 7.11.2010, 19 Uhr. Parken, siehe Waypoint. Verpflegung à la carte. Der einfachen Übersicht. Ihr möchtet kommen, ihr lockt ein Willetent. Ihr müsst leider nach einer Zusage doch wieder absagen. Ihr löscht einfach euren Willetent-Eintrag in dem Event wieder. Bis dahin, Bambucha. Das Event trug die Nummer GC2H1PX. Ich kam, sah und lockte. Halloa! Ja, der erste Geocacher-Stammtisch, nicht nur für Wiel eine Premiere, sondern auch für mich. Die Gesichter der Anwesen waren in der Mehrheit nicht wirklich neu, so konnte ich mich recht schnell zurechtfinden. Wegen der schnellen Bedienung musste ich zudem zu keiner Zeit Hunger und Durst leiden. Dankeschön! Leider waren nicht wirklich viele Gesprächspartner vorhanden. Ein Teil der Anwesenden hatte sich aufgrund der drohenden 24 doch sehr zurückgezogen. Ein anderer Teil der Geocacherinnen war hingegen extremst damit beschäftigt, Anschluss an eine nette blonde Neo-Amphibie zu finden. Da wollte ich nicht wirklich stören. So danke ich den wenigen Verfügbaren für die netten und angeregten Gespräche, der Gastronomie für die prompte Bedienung und Herrn Bambucha fürs Ausrichten. Traveling Jack. Es folgte am 7.6.2011 das Event Nummer 8. Zwischenzeitlich waren selbstverständlich die anderen Events gelaufen, aber da habe ich nicht wirklich spektakulär gelockt. Hier jedoch habe ich mich ein wenig mehr ausgelassen. Warum? Hört selbst. Halloa! Ich betrete einen Raum. Er ist überfüllt, aber nicht so überfüllt, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Eigentlich ist noch ausreichend Platz für 30 weitere anwesende Leute. Sofort fällt mir ein Hochrad auf, welches mitten im Raum steht. Ein Hochrad hier auf dem Dorf. Schnieke, sauber, einwandfrei restauriert, ich habe noch nie eins real gesehen. So ziemlich jeder hat bestimmt schon einmal von einem Hochrad gehört oder gelesen. Zumindest weiß man, wie so ein Ding aussieht. Aber ernsthaft, wer weiß denn, dass derartige Fortbewegungsmittel auch damals schon eine Beleuchtung hatten? An einer Wand hängt eine Fahne. Sie gehörte einst einem Schützenverein, den sie lange überdauert hat. Jahrbücher, eine Uniformmütze, eine Jacke mit Orden. Daneben ein Küchenschrank, angefüllt mit altem Porzellan, Küchengerätschaften, einem Flakon und Deo längst vergessener Tage. Während Ernst B. Teile seiner Sammlung erklärt, Zeichnungen, Karten, Pläne und Postkarten zeigt, wandert mein Blick über einen alten Küchentisch. Er ist überladen mit Büchern. Kinderbücher, alte Bücher, Schriftrelikte aus der NS-Zeit und Heimatbücher stapeln sich neben einer Puppenstube von Anno dazumal. Darunter liegt das Handwerkzeug eines Maserers. Vergessene Künste. Bilder und Fotos aus längst vergangenen Epochen führen mich zu einer Vitrine. Relikte aus alten Zeiten, Schriftstücke, Ausweise, Orden, Millionen von Mark einer lange vergangenen inflationären Währung liegen neben Dokumenten wie zum Beispiel einem Fahrradschein. Wer weiß schon, dass man früher nicht allüberall Fahrrad fahren durfte, sondern einen Schein erwerben musste, der einen berechtigte, in definierten Bezirken Fahrrad fahren zu dürfen? Oder wie viele Arten Steuern und Abgaben man leisten musste, wenn man nur ein Schwein auf dem Markt verkaufen wollte? Auch diverse Schreibmaschinen verschiedener Jahrgänge findet man hier, wenn sie nur erzählen könnten, was mittels ihrer Hilfe alles verfasst wurde. Das Schiffchen eines Webstuhls, ein alter Ofen, Intarsien, Stammbäume, Kleider, Schuhe, Tischdecken. Es gibt so viel zu entdecken. Über dem Durchgang hängt eine alte Saufeder, ein Jagdgerät, Speer, zur Schweinejagd. Sie zeigt stumm auf eine 180 Jahre alte Standuhr, die neben einem Grabenfernglas steht. Wir haben vieles gesehen, doch längst nicht alles, als es ein Stockwerk tiefer geht. Ich stehe im Stall. Er ist angefüllt mit Werkzeug. Handbohrer für Fachwerk, Beile und Sägen geben sich ein illustres Stelldichein. An der Wand hängen ein Pflug, Joche, Ketten, Lederbänder. Es war eine andere Zeit, eine harte Zeit damals, ohne Trecker. Eine Melkmaschine verstaubt neben Waschzubern, nicht weit vom Persil-Holzlöffel. Schmiedezangen, Amboss, Schraubstock, Krummholz. Ich höre, sehe und verstehe, wie es damals war. Sowohl auf dem Feld als auch im Bergwerk mit Hammer und Schlegel. Die Vergangenheit wird lebendig mit den Geschichten und Anekdoten rund um die Gegenstände, die Ernst B. in seinem Heimat- und Kuhstallmuseum in Wiel-Bielstein im Laufe seines Lebens angehäuft hat. Bis der Abend ausklingt bei einem kühlen Blonden auf dem Stammtisch. Es dankt fürs Herlocken, fürs Zeigen und die Geschichten drumherum, Traveling Jack. Ja, damals sind wir in ein Museum gegangen, bevor wir zum üblichen Stammtisch liefen. Das war eine richtig interessante Sache und ich habe mich sehr gefreut darüber, weil wann kommt man da schon mal hin? Und ich hätte auch gar nicht gewusst, dass es das da gibt. Also, das war schon schick. Am 7.8.2012 dann war der 21. Stammtisch. Hallo. Eigentlich hatte ich ja noch vom Wochenende vom Paddeln genug. Eigentlich wollte ich nur zum Stammtisch und den Wasserscheuen mimen. Eigentlich erschien es mir ausreichend, den anderen zuzusehen. Doch als ich mein Gewicht durch genügend Verpflegung erhöht, das heißt mir Mut angegessen hatte, als ich beiwohnte, wie echte Helden ein löchriges, minimalst mit Klebeband abgedichtetes Wassertrampolin überlastet und unter ständigem Pumpen zum Logbuch schipperten und dort fast havarierten, und als mein kleiner Sohn sich so gern ins Logbuch eintragen wollte, kam ich uneigentlich nicht umhin, mich diesem Wagnis zu stellen. Lustig war es dankt, Traveling Jack. Ja, an diesem Event war an dem Wieler Ententeich, der sich in der Nähe der Lokation befand, an einer Säule einer Brücke ein Geocache befestigt worden. Derjenige, der ihn ausgelegt hat, konnte mit einer Warthose mehr als knietief durch Schlamm und verrottendes Zeug laufen, bis er dann da war. Und über das Wasser fuhren dann die Geocacher mit Bötchen oder was sie sich da mitgebracht hatten, unter anderem eben einem Wassertrampolin, dorthin, um an diesem Pfosten den Log vorzunehmen. Das Dumme war, das Wassertrampolin des einen Geocachers hatte ein Loch und egal wie schnell er pumpte, er schafft es ganz einfach nicht, das Ding aufgefüllt zu lassen. Und er hat es geschafft zu loggen, aber so ging er dann fast am Ufer unter. Und bekam doch eine nasse Hose. Man hat ihn dann gerettet. Er hatte auch eine andere Cacherin und ihr Kind mit auf diesem Trampolin. Ja, und es war eine spektakuläre Sache, wie sie so an dieser Säule waren und plötzlich machte es Puff. Es gab ein Loch, vielleicht ist ein Flicken weggeflogen. Ich habe keine Ahnung. Es gab dieses typische Aerosolwölkchen und danach ging alles sehr, sehr schnell. Ja, eine schöne Erinnerung. Ich habe damals ein Video gemacht, aber ich darf das offiziell und öffentlich nicht zeigen. Deswegen muss ich euch das schuldig bleiben. Aber wer da war, wird sich daran erinnern. Grüße gehen raus. Am 7.3.2015 fand dann der 52. Geocacher-Stammtisch Wiel statt. Warnung! Dieses Log erzeugt möglicherweise unauslöschliche Bilder in Köpfen und das nicht nur in denen Beteiligter. Es sollte daher besser nicht gelesen werden. Halloa! Ein Event in Wiel ohne meine Holde. Selbst fahren und nicht eine Hopfenkaltschale im Pflaumenbaumkrug. Verflixt. Nachdem ich zuvor noch das ein oder andere Dösken gesucht hatte, tauchte ich, wie üblich, viel zu früh in der bewährten Lokation auf, um zumindest entspannt zu speisen. Doch was mussten meine Augen sehen? Da saßen ja schon welche. Herr J. und Frau G. verlustierten sich bereits mit dem Wirt an meinem Lieblingstisch. Verflixt. Glücklicherweise durfte ich mich dennoch auf meinen Lieblingsplatz setzen und bestellte mir eigentlich eine Curry-Krakauer mit großer Pommes und Mayo. Uneigentlich erhielt ich selbige auch und geschmacklich war nichts daran auszusetzen, wenn auch das Gesamtensemble auf dem Teller nach einer geringfügigen Axialverschiebung der Wurst unlöschbare Bilder in den Köpfen der Anwesenden erzeugte. Verflixt. Ich ahnte in diesem Moment noch nicht, dass dieses Bild nur einen kleinen Schatten dessen vorauswarf, was zu fortschreitender Stunde immer schattiger werden sollte. Doch zunächst trafen erst einmal weitere Gäste ein, bis sich nicht nur die Runde unseres Tisches vervollständigt hatte und sich alle zunächst dosalen Gesprächen oder der Aufnahme von Speisen widmeten. Während wir noch Pläne für einen Cache-Besuch trafen, traf unerwartet früh und quasi aufs Stichwort zudem noch meine Holde ein. Verflixt. Die Zeit verrann, die Worte auch, und ab und an wechselte nicht nur die Konstellation der Personen am Tisch, sondern auch die Themen, während zwischenzeitlich Herr R. den Entwurf des Stammtisch-Shirts präsentierte. Flauschig, flockig und körperbetont gab es anprobentechnisch immer wieder mal was zu sehen. Ich weiß nicht, warum genau wir auf das Thema Werbung kamen, doch wurden plötzlich die derzeit schlimmsten TV-Radio-Werbungen thematisiert, was selbstverständlich nichts mit den Shirts zu tun hatte. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, zu was diese Keimzellen des Kopfkinos zu fortgeschrittener Stunde mutieren sollten. Verflixt. 22:01 Uhr. Meine Holde war nicht mehr anwesend und die obligatorischen 10 Uhr Frikadellenbrötchen mit Kraut und Senf längst überfällig. Hätte Herr B. Herrn G. nicht in ein Dauergespräch verwickelt, hätte der Plan zeitlich aufgehen können. So musste sich Herr J. zunächst um die Bestellung bemühen, woraufhin plötzlich alles ganz schnell ging. Nachdem die ersten Frikadellkrautsemmeln unseren Tisch erreichten, kamen immer mehr Umsitzende auf den Geschmack. Obwohl Frau B. sich ungeachtet der »Kann man auch mit Messer und Gabel essen?« Möglichkeit aus zerfallsaggressionstechnischen Gründen dieser Leckerei enthielt, kamen wir nicht umhin, über Frikadellkrautsemmeln zu philosophieren. Warum es in diesem Zusammenhang zu 24 Checks kam, kann nicht mehr nachvollzogen werden, doch begann Herr J. plötzlich und auf Initiierung von Frau B. sitzend die Bewegungen des Werbeprotagonisten zu imitieren. Damit nicht genug, versuchte Herr B.T. durch das bloße Zustecken eines Senftütchens, ja mit PF aus Gründen, eine biologische Achselüberdruck-Senf-Sprühvorrichtung zu konstruieren, was nicht nur wegen seines verpassten Einsatzes sehr zur Erheiterung beitrug. Verflixt. Leider ist es mir entfallen, wie wir in diesem Zusammenhang auf das Thema Schwimmbad kamen. Bilder von deformierten, schwimmenden Schokoriegeln im Becken standen im Raum. Ein Wort gab das andere. Aktuelle Autofarbnuancen von Katzenkotbraun bis Sprühwurstmetallic machten die Runde. Bohnen, Senf, ja mit PF aus Gründen, Frikadellen, Schokoriegel mit Krokantstückchen sowie werbewirksames Müsli gesellten sich als Zutaten hinzu und als alles mindestens unsägliche 24 Mal gecheckt war, war sie geboren. Die Sprühfarbe schlechthin als Sprühlasur, Sprühschleif bzw. Decklack und Seidenmatter als jedes Müsli. Sprilkiwei! Und wir kamen aus dem Lachen respektive Quietschen kaum noch heraus. Verflixt. Soweit zu den sieben Verflixt der diesmaligen verflixten sieben. Retrospektiv eine Belustigung erster Kajüte, wenn auch stellenweise unter Niveauhöhe des Bodenestrichs. Unerheblich, dass ich nicht der Letzte war, als ich gegen 1.30 Uhr die Lokalität verließ. Egal. Nächstes Wochenende ist P-Day. Wieder hier. Fängt zwar schon nachmittags an, kann dafür aber länger dauern. Ich bin mal gespannt. Es dankt mit vielen Grüßen TJ, der mit einem plötzlich auftretenden Ohrwurm den Weg nach Hause antrat. Sprilkiwei, in my home, in the place where I belong, Seidenmatter, es Senftint, Sprilkiwei in my sweet home. Ja, so war es damals, lustig mit einigen Anwesenden, die ich doch sehr vermisse. Ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Schade eigentlich. Ja, am 7.11.2015 dann das Event Nummer 60. Halloa! Normalerweise kann man ein Stündchen vor Beginn des Stammtisches eintreffen, ganz in Ruhe essen und dann das Event genießen. An diesem Rundezahl-Geburtstagsrennen GIF mit Souvenir-Dingens-Stammtisch war jedoch alles anders. Es begann viel zu früh, nämlich nicht um 7 und eine halbe Stunde vorher war die Hütte dermaßen voll, dass eine Bewirtung sich zeitweilig als schwierig erwies. Glücklicherweise hatten die Owner und ihre Gehilfen auf den Tischen für essbare Deko gesorgt, sodass pünktlich um 17.30 Uhr die erste Runde der Filmvorführung starten konnte. Schnell offenbarten sich gravierende Mängel in der Betonung, die die basslastige Vorführung zu einer auralen Tortur werden ließ. Den cineastischen Unverständlichkeiten leisteten fortwährende Privatgespräche im Auditorium zudem weiteren Abbruch. Als feststand, dass außer einem extraordinären Hündchen und einem grünen Kadett keine weitere Glanzleistung dargestellt wurden, konnte man sich nach einer Stunde den üblichen Eventtätigkeiten widmen: Essen, Trinken, Klönen. So verging die Zeit relativ schnell und einige Teilnehmer verließen recht zügig die Veranstaltung. Um 21 Uhr startete die zweite Vorstellung. Zwischenzeitliche Veränderungen der Tontechnik gestatteten nun den wenigen Zuschauern ein ungetrübteres Filmvergnügen und so hielten die Kurzfilme neue Eindrücke bereit. Die Vorführung endete um 22 Uhr, pünktlich zur Krautadellenzeit, die sich die Gourmets unter uns selbstverständlich gönnten. Und während wir uns diesen kulinarischen Genüssen hingaben, löste sich die Teilnehmerschaft größtenteils auf. Es blieben fast nur die üblichen Verdächtigen zurück und so wurde es wieder spät. Sehr spät. Fazit: ein würdiger Rundezahl-Geburtstagsrennen, GIF mit Souvenir-Dingens und Krautadellen-Stammtisch. Danke an die Orga und alle Helfer, die dieses etwas andere Event zu dem gemacht haben, was es ist. Außergewöhnlich schick. TJ. Am 7.7.2016, Event Nummer 68. Halloa! Dosensucher-Stammtisch in Wiel, die verflixte 7, wie immer am verflixten 7., diesmal sogar des 7. Monats und wie immer ab 7 Uhr abends. Heute EM-Spezial. Erst entspannt übers Cashen philosophieren und dann, wer's mag, kollektiv die deutsche Mannschaft ins Finale schreien. Das war, sofern korrekt interpretiert, der Plan der Initiatoren. Die Hütte geschmückt mit schwarz-rot-gelben Fahnen, Fähnchen und Tischdekorationen. Einige Kescher dekoriert mit Trikots, grassierende Bierlaune, dazu Schnitzel mit verflixt viel Salat, Currywurst, Pommes sowie hier und da ein Eis. Ausgelassene Stimmung am Teich. Noch. Wir sitzen drinnen, klönen, es ist verflixt wenig los, draußen wie drinnen, weniger als sonst und um 20.30 Uhr sind die meisten Eventteilnehmer weg. Der verflixte Fernseher ruft. Das Spiel beginnt mit spärlicher Zuschauerzahl und es ist in Anbetracht des großen Vorhabens verflixt leise. Ich mustere die Fahnen an der Wand. Nie war Werbung der spielerischen Leistung angemessener, kümmerlich. Zur Halbzeit führt, verflixt erwartungsgemäß, Frankreich. Ich ordere die obligatorische Krautadelle, während die restlichen Fußballfans die Stube verlassen. Bis auf einen. Der muss nachher abschließen. Der bleibt bis zum verflixten Ende. Herr Kirby, meine Holde und ich bleiben auch. Die letzten vier, wie so oft. Quatschen und mit einem Auge sporadisch den Wiesenringkampf betrachten, inklusive eines weiteren Tores. Ein Weilchen später ist das Spiel aus, Deutschland raus, das heißt, sie brauchen zum verflixten siebten Spiel nicht mehr antreten und das Weizenglas leer. Noch ein Käffchen und gut. Die prognostizierten Tränen bleiben aus, niemand mehr da, der sie vergießt. Den LTL, Last to Leave, erhält Herr Kirby. Sein letztes Mal ist schließlich so verflixt lange her. Draußen zieht hupend ein Autokorsa seinen einsamen Kreis über den Parkplatz, ähnlich ergreifend, als ob in Hamburg eine Filmdose aus einer Leitplanke fiele. Dann fahre ich mit meiner Holden hinaus in die verflixt dunkle Nacht, über eine verflixt leere Autobahn und später auf der Kreisstraße vorbei an Warndreiecken Blaulicht und einem Auto im verflixten Graben. Daheim bemerke und behandle ich noch einen verflixten Mückenstich am kleinen Zeh. Dann sinke ich entspannt ins Bett, wo mein verflixt schöner Abend endet. Danke dafür. TJ. Wann Event Nummer 38 war, habe ich nicht notiert. Aber wie ich lockte. Halloa. Was vom Tage übrig blieb. Mancher Happen ist nunmehr nur noch ein Häppchen, wenn auch Totgesagte länger leben. Akustikkoppler versprüden in Jahren vernünftigerweise vorhersehbaren Missbrauchs, Feuchtigkeitscreme könnte hier helfen. Nicht helfen kann Seife beim Händewaschen, wenn sie erneut gestohlen ist. Den obligatorischen LTL errang weder Herr Luttinger noch meine Wenigkeit, sondern Herr Itchy Eiern. Tja, Beharrlichkeit zahlt sich eben aus. Gutes Personal ist schwer zu bekommen und wenn dadurch Einträge in Kalendern vergessen werden, ist es von Vorteil, von anderen Dosensuchkollegen innen daran erinnert zu werden, wenngleich diese Information möglicherweise eine andere verdrängte, nämlich zu fortgeschrittener Stunde, sprich 22 Uhr, die obligatorische Krautadelle zu ordern und zu verspeisen. Wenn nicht einmal der unaussprechliche Herr Wirt daran denkt, weiß ich auch nicht. Wer weiß hingegen, wofür es gut war. Gut war übrigens das kleine eventbezogene Goodie in Form eines schlecht brennbaren Plastetokens. Vorteil gegenüber einer Holzcoin, Missbrauch als kostenloser Grillanzünder ist auszuschließen. Danke dafür und für die inspirierenden Gespräche rund ums Hobby, Essen, Nachwuchs und Beruf. In diesem Sinne bis zum nächsten Stammtisch eben und einer neuen Episode überbewerteten LTLs mit vielen Grüßen und vielem Dank, TJ. Der hofft, von kulinarischen Abweichungen der üblichen Speisekarte im Vorfeld informiert zu werden und dies nicht Tage später in Vorlogs lesen zu müssen. Soweit zum Exkurs in 13 Jahre Stammtisch Wiel. Unvergessen bleiben all jene, die uns in dieser Zeit verlassen haben, verflixt. Lutti und Quappi waren hingegen auch dieses Mal da. Grüße gehen raus. Ersterer wird mutmaßlich zur Belustigung einiger Teilnehmer des nächsten Stammtischs eine Zusammenfassung dieser Konserve präsentieren. Vielleicht bin ich pünktlicher als zuletzt und kann's höchst selbst genießen. Dieses Mal kamen wir weit über eine Stunde zu spät, waren aber nicht die Letzten. Nach alten Regeln wären es zudem nur Minuten gewesen. Die Gesichter der Anwesenden waren in der Mehrheit nicht wirklich neu, so konnte ich mich recht schnell zurechtfinden. Und ja, tatsächlich gab's diesen Satz schon im ersten Log vor 13 Jahren und er hat nach wie vor Gültigkeit. Lange nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt und es gab viel zu erzählen, wenngleich sich einige Nachrichten als überaus bedauerlich herausstellten. Auch gab es keine Krautadellen, dafür aber eine ordentliche Pizza. Der Stammtisch hat zwangsweise eine neue Lokation gefunden. Das Zunftstübchen ist schon lange Vergangenheit, denn die Umgestaltung des Wielparks forderte seinen Tribut, sprich den Abriss. Der ehemalige Wirt mit unaussprechlichem Namen grüßte uns Teilnehmenden via Note aus Griechenland. So wurde es auch nicht so spät. Wir waren gegen 21.30 Uhr raus, als die Letzten zahlten. Wen interessiert denn noch der LTL? Meanwhile in Rüsselsheim. Bambi Ranseier ist tot. Das kleine Kitz verstarb auf einem Geocaching-Punkt, als sturmbedingt ein käferüberfüllter Ast herunterstürzte. Durch den plötzlichen Lastwechsel knickte der Baum um und begrub das Rehlein unter sich. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob es ein Geräusch gibt, wenn ein Baum umfällt, wenn niemand da ist, der ihn hört, sprich, ob das kleine Kitz Geräusch gewarnt hätte flüchten können, wäre ein Kescher in der Nähe gewesen. Bambi hinterlässt einen blutbefleckten Fliegenpilz, eine bestürzte Ricke und einen blauen Bock. Wie Ebbewoi im Bembel rauscht, so rauscht der Wind im Wald. Es knarzt der Baum, es bricht der Ast, um Bambi wird es kalt. Zuerst ganz stolz im Unterholz, liegt es nun unter Holz. Und mit dieser Trauernachricht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 162 vom 11.11.2023, veröffentlicht am 16.11.2023. Tete, tete, tete. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Verdammt, verflixt, fast vergessen, der 63. Stammtisch am 7.2.2016. Karneval. Aloha. Wie früh muss man eigentlich kommen, um vor dem Owner da zu sein? Verrate ich nicht, aber es hat gerade so gereicht. Dafür blieb er am längsten. Ausgleichende Gerechtigkeit. Dazwischen war es ein lustiger Abend mit aufschlussreichen Episoden und Geschichten. Innerhalb eines kleinen Zeitfensters konnten Bestellungen nicht einmal via soziales Netzwerk geordert werden. Dafür war vor und nachher alles bestens. Es dankt mit vielen Grüßen TJ. Das Log war nicht wirklich spektakulär, aber die Interviews, die an diesem Tag entstanden. Zuerst veröffentlicht irgendwann damals im Dosenhausen-Podcast, dürfen sie an dieser Stelle nicht fehlen. Grüße gehen raus. Also, ich stehe hier mit dem Team Haihappen, beziehungsweise zwei Leuten von Team Haihappen, also dem Uli und der Lana, und versuche mich einem Thema zu nähern, über das ich schon oft geschmunzelt habe. Plüschfrösche. Ja. Hallo Lana. Hallo. Hallo Uli. Hallo. Also, ich hatte damals in Xanten, ich weiß nicht, wart ihr in Xanten gewesen? Ja. Ja, in Xanten, da gab es ja diesen Hort für Plüschfrösche. Und da waren ganz viele von diesen Fröschen ausgestellt. Und am Schluss gab es dann so eine Prämierung. Und ich habe nie ganz verstanden, was da so der eigentliche Hintergrund ist. Und jetzt habt ihr hier so einen schönen Frosch mitgebracht. Den habe ich auch eben fotografiert. Und ja, ich wollte mich halt dieser Sache jetzt ein bisschen nähern. Und hat dieser Frosch denn einen Namen? Ja. Ja, hat er. Wie heißt er denn? Pete. Pete? Wie bist du auf den Namen gekommen? Ja. Und wie bist du an den Namen? Hast du den einfach ausgedacht? Nein, also der Dirk, der war mal mit zwei kleinen Kindern da. Da die hießen Pete und Hannah. Und dann ist mir irgendwie Pete eingefallen und dann haben wir Pete genommen. Pete. Ja. So. Und dieser Pete, also der Frosch, der hat ja heute richtig schöne Sachen an. Ja. Ne? Der ist als Kostüm, also Karnevalskostüm. Karnevalskostüm. Bist du auf das Kostüm gekommen? Nein. Das, wer denn? Nein, also es ist von, also von meiner Mama. Deine Mama? Ja. Und die hat die Sachen auch selber geschneidert für den? Nein, das war mal vom Tobias, also von meinem Bruder, also die Sachen. Ja, und dann hat die Mama das vom Dachboden oder Papa geholt und dann hat die Mama das ihm angezogen. So. Das hatte früher der Tobi bei Karnevals immer an. Aha. Das heißt also, der Pete hat jetzt die Klamotten vom Tobi geerbt. Ja. Und den Frosch nehmt ihr immer mit? Zu jedem Event oder nur manchmal? Also nicht immer, also... Nein, das ist nicht immer. Nicht immer, also... Und, also, immer gut. Also manchmal nehmen wir ihn mit und manchmal nicht. Mhm. Und was hat euch überhaupt dazu bewogen, jetzt diesen Frosch zu kaufen und so zu kostümieren? Ich meine, es scheint ja jetzt hier so ähnlich wie es also, früher, ne, man hatte zuerst immer so die Dosen im Wald und dann gab es ja irgendwann diese Numismatik. Das heißt, alle Leute suchten sich jetzt diese Münzen und jetzt scheint es ja so eine richtige Froschkultur zu geben. Das heißt, man sieht ja immer mehr diese kostümierten Frösche oder normal angezogenen Frösche oder. Wie seid ihr jetzt dazu gekommen, dass das jetzt auch so einen habt? Also eigentlich ist das Die Frösche haben mich schon immer eigentlich angesprochen. Das ist halt das Maskottchen von Groundspeak und das ist eigentlich eine nette Idee. Wirken auch erst ab einer gewissen Größe und so ein nackter Frosch, ich weiß nicht, so anziehend sieht er dann auch nicht aus. Also kommt man dann auf die Idee und macht ein Thema daraus. Okay. Also das heißt, es kommt dann entweder zu den Teamfarben oder dass es zum Beispiel saisonbedingt halt gekleidet ist oder. Nur Fantasie man wird ja, setzen. Also ich denke, und das ist mir ja auch so gegangen, so ganz zu Anfang wird man da unter Umständen auch belächelt. Ne? Werdet ihr auf den Frosch auch angesprochen? Auf den Piet? Also manchmal ja. Also, genau, er manchmal. Kann ja nicht in echt reden. Nein, ob wir angesprochen werden. Das heißt, ob jemand sagt, Mensch, das ist aber ein lustiger Frosch. Und ja. Es gibt also schon Leute, es gibt solche und solche. Es gibt Leute, die hat sich ja auch schon mittlerweile, glaube ich, rund gesprochen, dass es halt die Hasser gibt. Und es gibt auch Leute, die dem auch positiv gegenüberstehen und es belächeln, wenn halt so ein Frosch auch mal nett angezogen ist. Auf dem Mega-Event, auf dem Giga in München zum Beispiel, da waren sie ja in Lederhosen gewesen und allem Möglichen. Und da muss ja wohl richtig Zeit und Geld investiert worden sein, weil diese Stücke teilweise wohl maßgeschneidert gewesen sein müssen. Ja, möglich. Also ich bin ja da in dieser... Gibt es da so eine richtige Szene auch irgendwo? Weil ich bin ja nicht auf Facebook oder... Ich sag jetzt mal, gibt es da auch so eine Frosch-Community untereinander oder macht das jeder so, wie er Bock hat? Die Träger, die führen schon gewisses Leben auch in den sozialen Netzen. Das heißt also, man stellt dann Bilder von Piet ein oder wie stelle ich mir das jetzt vor? Zum Beispiel, um einfach mal zu zeigen, wir können so. Und haltet ihr das jetzt für eine temporäre Geschichte oder ich sag jetzt mal, die sich jetzt vielleicht ein Jahr oder vielleicht... 2 Jahre hält oder denkst du, dass das wird jetzt so lange, wie es Geocaching gibt, auch so weiterlaufen? Ist schwer einzuschätzen. Ich denke schon. Du glaubst du schon? Du denkst schon. Ja. Sonst wäre diese Aktion, denke ich, schon bald zu Ende. Ja. Eigentlich ein schönes Abschlusswort, ne? Sonst wäre die Aktion bald zu Ende. Okay, vielen Dank, dass ihr dazu was gesagt habt. Hat mich gefreut und ist ja nun wirklich ein schicker Frosch. Ich werde den dann auch bei unserem Beitrag im Podcast dann auch ausstellen. Ne? Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Danke. Danke für das Interview. Ja, tschüss. Tschüss. Ich stehe hier mit Carmen, 1603, richtig? Richtig. Richtig. Und versuche mich einem Thema zu nähern, über das ich schon oft geschmunzelt habe. Plüschfrösche. Ja. Ja, hallo Carmen. Hallo. Ja, also, wie ich auch schon eben mit den Haihappens mal kurz gesprochen habe, ich hatte Xanten so als Schlüsselerlebnis gehabt. Mhm. Viele Leute haben halt diese relativ großen Frösche schön angezogen. Und in Xanten gab es dafür sogar einen Hort. Und die wurden dann nachher sogar auf der Bühne prämiert. Und ich fand das Ganze doch schon ein wenig absurd. Okay. Und wahrscheinlich einige unserer Hörer auch. Mhm. Und andere Leute, die halt selber solche Frösche haben, die finden das ganz anders. Und ich wollte mich einfach dieser Sache mal insofern nähern, dass ich wissen wollte, wo ist denn jetzt da der Hintergrund? Was fasziniert euch so an diesen Fröschen? Weil... ich meine, jeder Heck ist anders und da muss es ja was geben. Also, wie bist du zu diesem Frosch gekommen und was war das auslösende Moment und wie heißt der Frosch eigentlich? Also, Frosch heißt einfach Froschi. Froschi. Froschi heißt, wurde er getauft. Und also Garfield 72 und ich, wir sind welche, die halt gerne die TVs mit dem Kuscheltierchen immer sammeln und uns immer gegenseitig, oh, guck mal, hier ist schon wieder einer und der ist halt süß. Und den Frosch fand ich halt immer sehr niedlich. Und den habe ich dann halt einmal geschenkt bekommen von ihm, einfach damit ich, wenn er in der Woche über weg ist beruflich, ich nicht so alleine bin. Und dann hat er irgendwie ins Schlafzimmer ins Bett gestellt und hat gesagt, so, damit hast du ihn jetzt. Und dann bist du nicht mehr so alleine. Und du bist ja bei uns hingekommen. Okay. Jetzt hast du also diesen Frosch. Ja. Du bist nicht mehr so alleine. Aber der ist jetzt so schön angezogen. Heute ist das karnevalsmäßig. Ja. Das hatte ich schon auf dem Umzug gesehen. Machst du die Sachen selber für den? Nein, wir gehen ganz freiwillig in den Kick rein oder irgendwo anders und gucken in der Kinderabteilung, wo wir was finden, was dazu passt. Weil wir mal auf einem Event gesagt bekommen haben, ihr könnt doch nicht einen nackten Frosch hier einfach irgendwo hinstellen. Der muss doch was zum Anziehen haben. Und so fing das bei uns an. Und jetzt hat er eine kleine Umzugskiste. Wir haben halt keine Kinder. Also ist das jetzt vielleicht für dich so eine Art Kindersatz erstmal, oder? Nee, das ist einfach nur eine Gag-Sache. Wir finden es halt recht witzig, wenn er halt Weihnachten hat, eine Weihnachtsmütze, so eine Nikolausmütze angehabt, wenn er da unter dem Baum sitzt. Oder wir haben einen Schaukelstuhl im Wohnzimmer stehen, wo wir dann halt den nach reinsetzen, einfach nur, weil es halt auch bei uns reinpasst. Und da kann man jetzt also quasi schon so, gibt es da so eine interne Szene eigentlich schon so auf Facebook oder so nicht? Nee, habe ich auch noch nicht mitgekriegt. Und kann man da schon von einer sogenannten Froschkultur sprechen in irgendeiner Form? Oder ist das bestimmt. Also wenn man so manchmal so guckt, wir haben letztes Mal eine 10er-Gruppe gesehen, die wirklich auch solche Kindertragegurte hatten und ihre Frösche vorne vor dem Bauch geschnallt rumgelaufen sind. Das finde ich halt so ein bisschen, ja, ist halt anstrengend, aber selbst wir sind über Rügen gelaufen, hatten den unterm Arm und überall Fotos mit denen zu machen. Also manchmal, man wird halt schon so ein bisschen verrückt. Und wird auch unter Umständen von den Leuten belächelt? Stört dich das? Oder habt ihr das so noch gar nicht? Nö, das habe ich gar nicht. Ganz viele finden den auch ganz toll. Auch wenn halt Muggel kommen, die finden halt total witzig und wollen Fotos haben und fragen nach, was das halt ist. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Da werdet ihr also auch genauso quasi angesprochen, genau. Mehr oder weniger auch drauf, ja, von Leuten. Das ist gar kein Ding, ja. Und ich hatte gesehen, es gibt jetzt... Oder schon seit einer Weile da laufen Leute mit Buttons rum, so No Signal durchgestrichen. Ich denke ja mal, dass das so in irgendeiner Form gegen diese Frösche geht. Mhm. Stört dich das oder hast du noch so gar nicht mitbekommen? Jeder soll seine Meinung haben. Das ist halt beim Cachen ganz vielen Sachen, dass halt unterschiedliche Meinungen sind. Und das ist ja in Ordnung. Dafür sind wir ja alle Cache-Nerds, damit jeder seine eigene Richtung findet. Und angefeindet worden bist du da in dieser Form noch nicht? Nie. Glaubst du, dass das jetzt eher so eine temporäre Geschichte ist? So, ich sag jetzt mal ein Hype so für diese Frösche. Oder glaubst du, das hält sich jetzt so bis zum Ende durch, so ähnlich wie das halt auch mit Coins oder anderen Sachen gewesen ist? Das wird sich halt ergeben, wie es halt möchte. Also das kommt halt wirklich drauf an. Ich kann es mir nicht sagen. Also keine Ahnung. Also bei uns ist es halt, wir finden es halt witzig, dass er dabei ist. Der wird halt auch nur unter den Arm gepackt und dann, das ist dann also. Das stört dann auch. Mich interessiert das auch dann so gar nicht. Ich finde es halt gerade ganz toll und wenn die anderen, mal gucken, wie viel das halt wird. Die werden halt immer größer. Also wir müssen nicht so ein ganz großes... Die Frösche werden immer größer. Ja, den gibt es auch wirklich schon riesig. Ja, ich weiß, dann steckt da eine Person drin. Ist der denn jetzt hier, den du hier hast, also Froschi, ist der lockbar oder trackbar? Ja, der hat einen TB-Code, der ist trackbar. Okay. Das und seit neuestem hat er sogar schon die ersten Autogramme auf seinem Hintern stehen. Autogramme auf dem Hintern? Ja. Also so direkt auf dem Frosch? Direkt auf der Hose hin. Ach, auf der Hose, also nicht auf dem Frosch selber, sondern nur auf den Klamotten. Genau. Okay, ja, da sollte ich ja vielleicht dann auch mal ein Foto von machen. Mhm. Ne? Tschö. Ja? Wir waren letzte Woche bei Bernhard Hohecker und den haben wir auf die Bühne gekriegt und dass er den dann sogar unterschrieben hat. Also ist das jetzt quasi schon ein Promi-Frosch? Quasi, ja. Quasi ein Promi-Frosch. Jens fand es ziemlich peinlich, aber ich fand das toll. Okay. Ja, dann werde ich jetzt gleich noch ein Foto von dem Promi-Frosch machen, also zumindest vom Gesäß. Das stelle ich dann auch noch in den Blog. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Gespräch. Ja, und viel Spaß mit dem Froschi. Ne? Ja, danke. Tschüss. Tschüss.